herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts. Ich bin René und ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen sehr engen Freund dabei. Hallo Rudi, wenn man deinen Namen nennen darf. Mahlzeit. Ja, der Grund, warum ich heute dabei bin, ist, ich wollte einfach mal Freunde bei der Arbeit besuchen. Und wir haben uns das heute mal angeguckt, wie Rudis Arbeitsplatz aussieht. Und ich muss sagen, ich glaube, man weiß immer nicht so, was die Freunde arbeitstechnisch so wirklich tun. Also man hat so ungefähre Vorstellungen, aber über die eigentliche Aufgabe ist man dann doch nicht so genau informiert. Also es gibt bei mir Freunde im Freundeskreis, wo ich nicht weiß, wie die wohl auf Arbeit, also wie denen ihr Arbeitsplatz aussieht, was die genau machen. Ja, und dem Defizit wollte ich jetzt entgegenwirken und deswegen habe ich meinen freien Tag dafür verwendet, eine Stunde nach Stahnsdorf zu fahren und mir von Rudi zeigen zu lassen, was er macht. Ja, und ich denke, es wird für euch auch interessant sein, deswegen würde ich einfach einen kleinen Plausch mit Rudi darüber halten, was da abläuft, was ist das im Groben, wie ist deine Arbeitsbezeichnung, also es ist ja nur einer der Jobs, die du machst, wie ist da die grobe Arbeitsbezeichnung? Ja. Was ist Spediteur oder wie nennt man das? Nein, ich denke, es fällt mehr unter Lageristik. Lageristik? Ja, oder geht halt viel um Kommissionierung von Ware. Also jetzt im speziellen Fall sind es Flyer für, oder nee, wie heißt es, Beilagen? Werbebeilagen. Werbebeilagen, ja. Für Supermärkte. Von Supermärkten, ja. Dann in die Hauptzeitung am Wochenende mit eingelegt. Also das, was man immer im Briefkasten hat? Richtig, jeden Samstag. Jeden Samstag, wo es dann immer Samstag um 9 klingelt, wenn man noch im Bett liegt und... Genau so ist es. Ja, genau. Durch die Sprechanlage tönen. Genau. Das aufmachen. Viel Logistik, ein bisschen Werbung und dann dürft ihr am Wochenende 2 bis 3 Stunden lesen. Das heißt, lesen. Deine Aufgabe hört dort auf, wo dann derjenige diese Teile in die Briefkästen steckt. Meine Aufgabe beginnt damit. Die beginnt da, wo die Druckerei das Zeug los wird? Die wird auf LKWs verladen. Aus der Druckerei direkt? Kommen die direkt aus der Druckerei? Aus ganz Deutschland, aus vielen verschiedenen Druckereien, ja. Das heißt, ihr habt ein großes Lager? Ja, 1500 Quadratmeter. Und da kommen dann die verschiedenen, von den verschiedenen Druckereien wird es angeliefert im Auftrag des Supermarkts direkt, ne? Oder wer ist der Auftraggeber? Ja, die Auftraggeber sind meistens die Supermärkte, wenn man das als Supermarkt bezeichnen möchte. Oder ja, wir gehen mal davon aus, das sind ja jetzt zum Großteil, was ich gesehen habe, irgendwelche Discounter oder... Ja, geht los bei, der ganze Spaß ist initiiert worden vor Jahren vom Kaufland. Ja. Deswegen hat jeder am Wochenende ja seine Tippzeitung. Vor einem Jahr war es auch noch die Topzeitung, weil ja auch noch einen Kaufmarkt gab. Aha. Aber jetzt gibt es ja nur noch Kaufländer. Und da kommen dann halt noch eigene Aufträge des Kauflandes mit dazu, zum Beispiel Lidl. Ja, so der das gehört zu Kaufland? Gehört mitunter zu Kaufland, ja. Ach so? Ja, also die haben da die Finger mit drin. Deswegen ist das mitunter auch eine der größten Beilagen, die wir jede Woche zu kommissionieren haben. Ja. Was also kommissionieren, was bedeutet das jetzt? Das ist ja ein Prozess. Das heißt, entgegennehmen. Ware kommt in einer gewissen Stückzahl bei uns an. Auf Paletten? Auf Paletten, ja, auf Europaletten meistens, weil es ja doch eine Masse ist. Und da ist es schon gebündelt? Da ist es gebündelt. Gewisse Abpackungen, beim Lidl sind es 125 Stück in einem Paket. Also ich überlege gerade, das heißt, Druckereien sind in der Lage, das schon so ordnungsgemäß zu verpacken? Ja. Oder sie schicken es zu Firmen, Speditionen oder Lagereien, sage ich jetzt mal, die das dann ganz speziell sortieren. Die Maschinen haben, wo auf eine gewisse Stückzahl gezählt wird. Das läuft alles mitunter schon fast automatisch ab. Aber macht Einleger ja schon Sinn, wenn es die Druckerei macht. Genau, aber Einleger und Beilagen in den Lidl zum Beispiel reinzubekommen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ach so, okay. Ja. Das Hauptheft des Lidls muss ja noch in diesen Umleger rein und das wird alles noch per Hand gestaltet. Also um es mal einfach zu sagen, man hat ja dieses eine Hauptheft und dann kommen aus verschiedenen anderen Paketen so einen einzelnen Einleger mit rein. Nein, umgedreht. Du hast einen Umleger, der ist meistens nur eine Seite stark. Ja. Mal am Wochenende, am Samstag in den Briefkästen darauf achten, wenn ihr den Lidl in die Hand nehmt, ist es ein großer Flyer und in der Mitte ist dann meistens von Lidl dieses Hauptheft drin. Das liegt lose drin? Das liegt dort lose drin, das ist eingelegt und das wird per Hand eingelegt. Und wer macht das? Das machen eine ganze Menge Leute dort. Also das macht nicht ihr, das ist jetzt nicht. Nein, das heißt, ihr kriegt das schon so fertig eingepackt. Genau, wir kriegen die Ware eingepackt oder gebündelt. Dann schon gebündelt, ja. Genau. In fester Stückzahl. Genau. Ah. Die kommt bei uns in einer gewissen Masse an, in einer Größenordnung. Und wir müssen dann, um der Logistik Folge zu leisten, das auf gewisse Touren packen. Das sind also über 100 Touren, die wir jede Woche zu packen haben. Und noch ein bisschen zu verlangsamen, weil du steckst ja in dem Prozess drin. Ja. Also die kommen dann halt an, laden ihre Paletten mit den fertigen Zeug. Wir laden die Paletten mit einem Stapler ab. Also ihr holt die runter, gut. Und dann stehen die bei euch rum. Und jetzt ist die Aufgabe, das Zeug so aufzubereiten, dass es im Prinzip in Deutschland verteilt werden kann. Genau. Nein, nicht in Deutschland. Es ist für den Bereich Berlin und Umland Brandenburg. Berlin und Umland Brandenburg. Genau. Das heißt, ihr habt eine Tourenliste und wisst dann schon, wie viele Stücken ihr oder plant ihr die Touren? Wir kriegen vom Auftraggeber eine Kommissionierungsliste. Da stehen die Touren drauf, okay, mit wie vielen Stückzahlen diese Touren bestückt werden. Okay. Von sei es Penny, Rewe, schlag mich nicht tot, alles Mögliche. Und einfach gesagt, und wäre das Ziel dann, die Dinger so hinzustellen, dass der, die dann nur noch abholen braucht, jeder für seine Tour und damit? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben dort in Stransdorf an die 40 Touren, die wir zu bestücken haben, ja, mit verschiedenen Werbebeilagen oder Hauptzeitungen, aber die Hauptzeitungen werden nicht angefasst, die kommen nur auf Palette und werden gleich einsortiert, die werden von den Druckereien schon fertig kommissioniert, ja, mit allem drum und dran. Auch schon auf die Touren kommissioniert? Genau, ach so, da stehen okay auch schon die Tourzettel dran, aber wir sind dann dazu da, um diese Liste, die wir vom Auftraggeber bekommen, abzuarbeiten, auf Touren zu packen. Und da kommen natürlich palettenweise zusammen, die dann wiederum ja, in die Boxen gestellt werden, die wir dort in der Halle haben. Für ja jede Tour gibt es Stellplätze und da werden ja dann die Paletten hingestellt. Es ist aber auch so, dass wir mitunter das größte Depot für Deutschland sind, aha, von dem Auftraggeber und damit noch zwei kleinere Depots in Berlin bestreiten. Das heißt, es wird nach Hoppegarten und nach Reinickendorf noch. Werden die von euch dann beliefert? Oder? Ja, okay, das heißt, die haben nur eine Anlaufstelle, der Auftraggeber hat nur eine Anlaufstelle, der lädt das bei euch ab und ist dann euer Problem. Wir kommissionieren das alles, okay, und am Freitagmorgen gehen zwischen 4 und 6 Lkw-Lastzüge mit jeweils um die 33 bis 34 Stellplätze dann in die anderen Depots rüber. Ah. Mit der kommissionierten Ware. Und um den Ablauf mal vorab rund zu machen, dort oder bei uns, je nachdem, kommen am Freitag im Laufe des Tages die Unternehmer mit ihren Transportern, laden sich ihre Ware ein bis zu einer gewissen Tonnage, ja, fahren das zu den Zustellern und die Zusteller packen sich die Beilagen in die Hauptzeitung und tragen es dann am Samstagmorgen in die Briefkästen aus, nur um die Logistik dann mal vorwegzunehmen. Dann müssen die Zusteller auch nochmal zupacken? Ach, die müssen jetzt auch nochmal rumsortieren? Ja, ja, naja, die meisten, weil so viele Beilagen teilweise gibt heutzutage, ist es so, dass alles querbeet reingeschmissen wird. Ich denke, das ist nicht tragisch. Damit kann sich auch jeder anfreunden, aber verlangt, soweit ich weiß, ist es das Verkehrsinfo. Ja, auch Verkehrsfunk gehört natürlich. Das ist aber jetzt dein zweiter Job hier mit dem großen Auto. Der hat ja mit der Kommissionierungsgeschichte gar nichts zu tun. Nein. Ja. Also mein Hauptgeschäft liegt noch woanders, aber... Das ist der Grund, warum wir jetzt in diesem großen Auto unterwegs sind und nicht in einem normalen Pkw. Genau. Weil du kannst auch mit einem normalen Pkw zur Arbeit fahren. Könnte ich auch probieren, würde dann aber nicht so viel Ware wegbekommen. Ja. Genau. Und das ist die ganze Logistik. Ne? Das heißt, es wird bei den Druckereien fertig gemacht, wird zu uns verschifft, ja, auch noch in andere Depots in Deutschland. Und um von dort dann verteilt zu werden, um dort kommissioniert zu werden, um dann von dem Transporteur, von den Unternehmern mit ihren Transportern zum Zusteller zu fahren. Ja. Und vom Zusteller geht es dann in die Briefkästen. Also da steckt eine Menge Logistik hinter und ich denke, da steckt auch eine Menge Geld hinter, wenn man das. Ich will mal den Prozess noch zu Ende bringen, weil wir gerade so von der Druckerei bis zum Zusteller, er geht nach dem Zusteller sogar noch weiter, der Job. Weiß nicht, ob du auch darüber informiert bist. Ich kenne noch jemanden, der fährt mit seinem Auto dann und mit Beispiel Flyern und Listen zu den Briefkästen und guckt in die Briefkästen, ob die Ware zugestellt wurde. Ja. Das heißt, es wird Tatsache auch kontrolliert, ob die Flyer vom Zusteller zugestellt wurden, weil ich glaube, in eurer Branche ist es ja auch nicht unbekannt, dass viel von dem Zeug auch im Müll landet. Dass die Zusteller das gar nicht zustellen, ne? Die unzuverlässigen Zusteller, jetzt muss man mal sagen, ne? Sondern dass einige Zusteller das tatsächlich auch direkt in die Mülltonne werfen und ihr den Lohn quasi dann kassieren für das Austeilen. Ja, ich denke, solche schwarzen Schafe gibt es überall. Ah. Aber es scheint ein großes Problem zu sein, wenn man da extra Leute anstellt, die das richtig auftragsmäßig kontrollieren. Ja. Und Lidl hat das mal ganz auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Sie haben den Verbraucher angeschrieben und haben gesagt, so, für, weiß ich nicht, was das damals war, für einen 10-Euro-Gutschein für Lidl, meldest du uns mal die nächsten 2 Wochen, ob du dein Lidl-Prospekt bekommen hast oder nicht. Richtig. Diese Aktion wurde eingestellt, habe ich mitgekriegt. Weil ich glaube, das wird von irgendwelchen Gewerkschaften, wenn die Gewerkschaften organisiert sind, die Zusteller, wahrscheinlich nicht gerade so ethisch empfunden worden sein. Also die beste Überprüfung, von der ich auch weiß und die auch jeder nachvollziehen kann und auch prüfen kann, ist diejenige, dass vom Auftraggeber, das ist ja in dem Augenblick das Kaufland, ja. Der ja seine Zeitung dort bei uns als Hauptzeitung hinstellt, dass man, wenn man keine Lidl-Zeitung, keine Tipp-Zeitung bekommt am Wochenende, man dann zum Kaufland gehen kann, wenn man wieder in der Nähe ist und einkaufen möchte und dort eine Liste ausliegt, in der man sich eintragen kann und sagen tut, hier, ich habe keine Tipp-Zeitung bekommen. Ich möchte meinem Kaufland das Tatsache auch mal gesehen zu haben, dass man direkt aufgefordert wird, das zu melden. Ist richtig. Bei manchen Kaufländern wird es so förmlich gefordert. Ja. Damit überprüfen Sie natürlich, vielleicht auch nur in einem kleinen Maße, ob Zeitungen gemacht, ausgeteilt wurde oder nicht. Hier ist natürlich ganz klar der Fakt, viele denken, oh, schon wieder so viel Werbung, aber man mag es nicht glauben. Ich möchte sagen, 70-80% derjenigen, die Tippzeitung bekommen, um bei dem Beispiel zu bleiben, lesen sie auch. Also es ist viel Informatives drin, ja. Allgemeines. Es ist ganz interessant und man liest wirklich heutzutage mehr denn je, denke ich, wirklich Werbung, um wirklich Angebote zu recherchieren, um dann auch wirklich ein paar Mark im Portemonnaie zu behalten. Das, glaube ich, ist das Angebote recherchieren. Und, ja. Also so im Freundeskreis weiß ich auch, dass die und wir bei uns zu Hause auch in diese Flyer halt reingucken. Ja. Wobei ich sagen muss, es ist jetzt nicht fester, so ein fester Bestandteil, dass man sagt, so, wir gucken jetzt jede Woche, gucken wir uns diese Flyer durch, sondern eigentlich man die mehr Zeit so hat. Ja, sporadisch. Ja. Ne? Aber man tut es und ja. Man mag es nicht glauben. Es gibt Leute, die dann wirklich reinschreiben, ja, ich habe meine Tippzeitung nicht bekommen. Ja. Und diese Meldung geht dann an den Auftraggeber von der Spedition, für die ich tue. Ja. Und die prüfen dann noch separat, Forenz, wo wurde ja. nicht, und da gibt es verschiedene Mittel. Das sehen die ja ganz genau. Also ich meine, sie wissen, welche Ausgabe, sie wissen, welcher Zusteller da zuständig ist. Also da kann man dann auch nichts vertuschen. Ja. Richtig, und es ist auch ganz gut so, weil jemand, der eine Leistung bezahlt bekommt, sollte sie auch erbringen. Das ist aber meine Einstellung. Jetzt kommen wir auch gleich zu dem Geldfaktor, weil, wie du schon sagst, da steckt mein Geld drin. Aber ich würde nicht sagen, unsere Schwiegereltern fordern sogar bei uns die Flyer an. Weil sie es nicht kriegen bei sich, weil sie nicht in dem Einzugsgebiet sind. Ich weiß jetzt nicht, welches Geschäft das betrifft. Sie kommen zwar hin zu dem Geschäft, kaufen da regelmäßig ein, ja. Aber bei ihnen wird das nicht zugestellt, weil sie nicht für das Geschäft wahrscheinlich nicht in dem Einzugsgebiet Richtig. Sich befinden. Und deswegen kommen die tatsächlich zu uns und sagen, bring da mal den Flyer mit, wir wollen da mal reingucken. Das ist bei uns zu Hause nicht anders. Und deine Frau guckt ja auch, wenn sie bei uns ist, sofort in die Flyer rein, obwohl ihr die selber auch habt. Eigentlich müssten wir die gleichen haben, weil wir wirklich nicht weit auseinander wohnen. Wir haben, wenn du dich mal erinnern mögest, gar nicht weit hinter uns gibt es einen Rewe-Markt, ja. Der aber dann schon ins andere Bundesland fällt. Ja. Und in dem Augenblick sind wir nicht Einzugsgebiet, direktes Einzugsgebiet. Also bekommen wir auch den Flyer von diesem Rewe-Markt nicht. Stimmt, vom Rewe haben viele, wir keine Flyer. Viele Berliner fahren aber dorthin und kaufen dort auch ein. Ja. Deswegen sagt meine Frau immer, kannst du nicht einen Prospekt mitbringen? Ja. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich Donnerstag, Freitag die ganzen Prospekte in der Hand habe, habe ich keine Lust, auch noch welche mit nach Hause zu bringen. Ja gut, weil aber ich gucke auch da nicht mehr rein. Also du würdest dem Kunden damit auch helfen, weil letztendlich dieser eine Flyer, den du mitnimmst, der würde konvertieren, sagt man in der Marketingbranche. Das heißt, der würde für einen Verkauf sorgen. Ja. Aber in 3 bis 4 Millionen Beilagen, die wir jede Woche zu kommissionieren haben, ohne die Hauptzeitung, muss ich ganz ehrlich sagen, hast du irgendwann die Schnauze voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber du guckst dir die Flyer trotzdem noch, also du guckst dir diese... Du guckst sie mir auf Arbeit mal kurz an. Ja, ganz interessant sind immer die, wo Werkzeuge drin sind. Ja. Ich möchte da keine Beispiele nennen, es ist einfach so. Das ist immer ganz interessant und auch da schicke ich dann meinen Püppi immer hin, um Kleinigkeiten zu kaufen. Also es lohnt sich schon, irgendwo die ganze Geschichte mal durchzugucken. Jetzt kommen wir zu dem finanziellen Aspekt. Also das Unternehmen kostet das natürlich eine ganze Menge. Ja. Und da möchte ich mal ganz vorne anfangen, weil das ist die Branche, in der ich ja dann mit drin stecke. Diese Flyer müssen erstmal produziert werden. Das heißt, es sitzen Grafiker dran, es sitzen davor sogar Fotografen dran. Ne? Da kann ich ja jetzt auch aus dem Nähkästchen quasi plaudern. Oder ist es wirklich so, das wird beauftragt, dieses und dieses Produkt soll im nächsten Flyer drin sein. Das heißt, die müssen fotografiert werden. Die müssen dann dem Grafiker zukommen, der muss da muss geplant werden, was soll alles drin sein. So ein Heft hat ja auch mehrere Seiten, das muss organisiert werden, an welchen Stellen die Bilder und Produkte auftauchen. Ne? Ja. Da muss es eben für den Druck gesetzt werden und dann werden die Dinger gedruckt. Ne? Und da, allein auf dieser Strecke ist schon eine ganze Menge Geld ins Land gegangen. Ja. Und auch Zeit, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es ist auch unter enormem Zeitdruck geschieht, das Ganze. Weiß ich nicht, ob man das so verallgemeinern kann, wie du es gerade beschrieben hast. In diesem Vorgang stecke ich ja mehr oder weniger auch drin, weil du es mir ja schon mehr oder weniger erklärt hast. Ja. Nur die Problematik, denke ich, ist so, das Lidl-Prospekt sieht relativ immer gleich aus. Okay, da ist ein Automatismus natürlich drin. Die Aufmachung ist immer die gleiche. Das heißt, ich denke, dann werden wirklich nur neue Bilder gesetzt, neue Möglichkeiten oder neue Produkte, die da rein müssen, ja, mit einem neuen Preis versehen und 10% ja, Rabatt hier und da. Der Fakt ist der, unterm Strich denke ich, ist es eine Automatisierung. Ja, weil sicherlich fast alles immer gleich aussieht. Jede Woche, jeder Mensch. Aber die Planung kann man zum Beispiel nicht automatisieren. Das heißt, es muss irgendjemand festlegen, welches Produkt. Ne? Ja, und aber ich denke, das geschieht intern. Ja, richtig. Und das ist dann eine Marketingabteilung von einem Unternehmen. Die sagen, also auf nächste Woche das Angebot. Ne? Aber ich wollte nur mal aufzeigen damit, wie viele Leute da auch drin stecken. Weißt du, für uns ist das ein Ding, was im Briefkasten ist. Eigentlich ist es... ist es Müll, ungewollter Müll für viele, ne? Für viele ist es einfach nur Altpapier, ja. Ja, und jetzt möchte ich... Oder was heißt für viele? Es ist gar nicht so, dass es so viele sind. Viele Leute lesen, bevor sie es wegschmeißen, wirklich intensiv diese Zeitungen. Ja, du schmeißt es halt, aber man schmeißt es trotzdem weg. Ja. Viele Sachen sind aber, die wir dort auch vertreiben, wirklich aus Altpapier hergestellt worden. Das heißt, es also ist schon kostengünstig nicht, produziert. Natürlich, ja, natürlich. Auch dort wird natürlich irgendwo versucht, Kosten zu sparen. Und unterm Strich ist es sicherlich eine ganze Menge Geld, die investiert wird in diese ganze Logistik, weil den Großteil logischerweise, oder was heißt und der Großteil, ne, es zahlt ja alles derjenige, der seine Beilagen verteilt haben möchte. Ich richtig, sage jetzt also mal Norma Netto, ja, die zahlen, die bringen, sage ich mal, zur Druckerei ihren Auftrag. Ja. Das machen sie alles intern. Und dann sage ich mal, zahlen sie einen gewissen Obolus an die Leute, die wir zum Beispiel darstellen im Brandenburger Raum, dass wir den Spaß kommissionieren. Ja, und da würde mich mal interessieren, was so ein Flyer oder so eine Beilage letztlich das Unternehmen kostet. Wir haben ein paar Störgeräusche, wir sind gerade im Tunnel und mein Telefon versucht, ein Netz zu finden. Soll uns nicht weiter stören, ja. Nee, da würde mich mal interessieren, was so eine Beilage kostet, aber ich denke, die Kosten sinken nachher durch die Menge der Masse, ja. Ja, also die Masse macht es ja. Du hast vielleicht ein paar tausend Euro oder ein paar zehntausend oder zwanzig, also Quatsch, ein paar zehntausend Euro werden es sein, nehme ich mal an, für den Druck und also oder kann, für die Produktion kann, erstmal und dann kommt der Druck noch dazu und ich glaube, hinten raus wird es dann vom günstiger. Geld her schon günstiger, ja. Also ich habe eine Firma kennengelernt, die Werbung gemacht hat, eine Zeit lang bei uns, als Flyer im Norden Berlins. Ja. Und er brachte einmal 5000 Flyer. Das ist ja schon keine Kleinigkeit. Also ich finde es wenig. Wenn man von 5000 redet, ist es ja keine Kleinigkeit. Also für Flyer oder Werbebeilagen finde ich das wenig. Ja. Er hat aber auch nur wirklich ein Einzugsgebiet oben im Norden Berlins abdecken wollen. Direkt in seinem Umkreis, um ja, Angebote und Kleinigkeiten preiszugeben oder auszuschreiben. Und da weiß ich, aus dem Gespräch mit ihm, dass er ungefähr 300 Euro bezahlt hat an die Druckerei und nochmal ungefähr 5.000? Ich glaube, bei Einzelblatt? Einzelblatt oder was? Ja, war nur ein Flyer, ich glaube DIN A5, kann man sagen. Ja. Ja. Einseitig, also beidseitig bedruckt, aber es war nur ein Blatt und da legt er 300 Euro. Also Offset-Druck, also da kann man ja auch selber mal recherchieren. Da gibt's hat er selber entworfen, es gibt verschiedene Möglichkeiten im Internet. Auch die Kosten halten sich ja im Rahmen. Ja. Genau, das denke ich, werden die Großen nicht machen. Nee, also die haben da richtig Agenturen für, kann ich aber aus Erfahrung sprechen, die das für die übernehmen. Ne? Genau. Also das sind entweder Werbeagenturen oder halt direkt die Druckerei, die damit auch dazu in der Lage ist, sowas zu machen. Ne? Ja. Und dann kam natürlich noch die Verteilung. Ne? Also sprich, er ist ja dann an den Auftraggeber der Spedition rangetreten und hat einen Preis verhandelt und dann hat er es selber angeliefert bei uns. Ja. Wir haben es kommissioniert, die Unternehmer haben es ausgefahren und in die Kästen. Ja. Jetzt ist die Kommissionierung ist ja noch ein bisschen detailreicher. Ne? Also da wollte ich nochmal einsteigen, weil du hattest mir erzählt, dass die kommen jetzt an auf Paletten. Ja. Und jetzt ist es ja eure Aufgabe, anhand der Liste dann eben die Mengen zuzuordnen. Das heißt, ich würde jetzt so vorgehen, ich würde mir für jede Tour eine Palette hinstellen. Ja. Also die Schwierigkeit ist ja dann auch noch mehrere, die nehmen ja mehrere verschiedene Flyer dann mit. Also richtig, man muss dann schon so packen, dass man es auch auf diese wenigen LKWs, die uns zur Verfügung stehen, logischerweise so viel wie möglich Beilagen drauf bekommt. Also das ist ja der Aldi, der Rewe und so, ne? Das heißt, die werden dann auch gemischt. Ich kann nicht eine Lage mit Werbebeilagen verschicken und die Palette ist noch nicht mal 30 Zentimeter hoch. Das kann ich nicht machen. Das ist logistisch unter aller Sau und nicht bezahlbar. Da ist ja die Schwierigkeit dann auch, dass die unterschiedliche Stückzahlen haben. Also dann kann man ja stapeln in einer Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ebene habe von einem und denselben Beileger, dann ist es ja vielleicht unproblematisch. Aber wenn da jetzt einer hinkommt, der nur drei Viertel so hoch ist, da hat man dann, glaube ich, doch ganz schön zu kämpfen, oder? Also es geht teilweise bei uns raus. Wir haben für die Paletten, die wir packen, haben wir einen Palettenzettel und da werden alle Beilagen, die auf dieser Palette sind, drauf aufgeschrieben. Das heißt mit Stückzahl und was die Produktbezeichnung. Das heißt, unterm Strich ist es so, dass der Zusteller, der nachher seine Palette bekommt, und er kriegt ja nicht nur eine, teilweise gibt es Touren, die haben 29 oder 30 verschiedene Beilagen. Der Zusteller ist es nicht der Schüler? Der Fahrer. Achso, der Fahrer, okay. Der Fahrer kriegt seine Palette, der Unternehmer, und hat teilweise 29, 30 verschiedene Beilagen auf seiner Tour und möchte dann natürlich sehen, er lädt als erstes Produkt X und Y ein, muss gucken, auf welcher Palette ist sein Produkt. Und da kommen wir ja schon so weit, ist das alles so automatisiert bei uns, dass wir halt Palettenzettel schreiben, wo dann draufsteht, dass zum Beispiel Lidl in der und der Stückzahl drauf, Netto in der und der Stückzahl oder... Äußern die da Wünsche? Also, Wünsche äußern geht nicht. So bei der Fahrer muss ja letztendlich, der hat ja dann auch seine Aufgabe, das ist ja nicht nur das Zeug bei euch abholen, der muss es ja dann auch irgendwie, man sieht es immer, die werfen es ja vor die Haustüren. Sie stellen es vor die Haustüren, genau. Das heißt, der muss ja dann auch seine Tour so planen, dass er sagt, okay, ich muss hier da fünf Lidl hinlegen, da fünf Netto hinlegen. Das muss er abzählen, richtig. Das heißt, da würde mir als Fahrer ja entgegenkommen, wenn ich sage, pass mal auf, leg mir mal die ganzen Netto nach oben, weil ich fahre als erstes die Tour ab, wo die Netto verteilt werden sollen. Ja, das sortiert er sich dann auseinander. Das macht er dann selber, aber also da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Nein, das wird sich aber dann, irgendwann wird sicherlich auch das noch verbessert werden und automatisiert werden, so dass dem Fahrer ein wenig Erleichterung geschaffen wird, aber das liegt nicht in unserer Entscheidungskraft. Nicht vorgesehen, Naja, doch, es ist schon vorgesehen, aber da steckt viel Planung hinter, da steckt viel Logistik hinter. Da steckt viel Geld würde es ja noch schwieriger machen, weil da musst du gucken, okay, jetzt muss ich hier so stapeln, dass der seine Reihenfolge hat, wie er braucht. Ne? Richtig, so und, ist es. Das macht es dann natürlich sehr zeitintensiv. Richtig. Ja. Geplant ist es definitiv, aber... Eure Aufgabe ist nur, dass es rausgeht in der richtigen Stückzahl und damit fertig. Auch. Ja. Und demnächst dann halt auch irgendwann so, dass der Fahrer, damit was der Fahrer, sage ich mal, wirklich seine Abladestellen schon so drauf hat, wie er es kriegen soll. Mit welcher Autogröße kommen die da? Kommen die mit LKWs? 3,5 Tonnen. Also normalen, was ist das? Ein Sprinter sowas? Ja, Sprinter. Kleiner. Sprinter, Ford. Nee, Transporter. Richtig. Ja? Okay. Muss schon Transporter sein. Also da passen dann wie viele Paletten rein? Es kommt drauf an. Wenn man einen älteren Sprinter fährt, passen nur 5 bis 6 Paletten rein. Hintereinander? Also so eine Europalette. Wir reden ja von diesen Holzpaletten, die man aus dem Supermarkt kennt. Eine Europalette ist 80 x 1,20 Meter in den Abmaßen. Um auf meinem Auto stehen zu bleiben. Also was jetzt auch ein Sprinter ist? Das ist ein aktuelles Sprinter, Modell? Genau. Die mittlere Version, sprich 4,20 Meter innen Laderaumlänge. Wo wir nachher noch eine sehr interessante Geschichte zu haben, die ich unbedingt loswerden möchte. Aha. Ja. Und, wenn ich ordentlich packe, kriege ich 6, fast 7 Paletten rein. Ja, aber du kriegst doch nur, dann sind die Paletten aber nicht bis oben hin gestapelt. Also du stellst dann 2 aufeinander. Also wir reden jetzt nicht von Tonnage, ne? Wir reden jetzt einfach nur von Palettenstellen. Tonnage, was ist Tonnage? Na, Tonnage. Also ein 3,5 Tonner, neue Sprinter dürfen ja nur 1,2, 1,3 Tonnen zuladen. Ja. Ja, wenn ich mir 2 Paletten irgendwelche Zeitungen draufstelle, bin ich ja meistens schon über eine Tonne drüber. Ja. Das heißt, man braucht sich gar nicht um die Palettenstellplätze kümmern, weil die Tonnage ja eigentlich das schon geht nach Gewicht, das heißt, erreicht ist. Eine Tonne. Ist eine Palette auf eine Tonne gepackt, oder was? Nee, eine Palette ist nie auf eine Tonne gepackt. Eine Tonne musst du erstmal bewegen mit der Hand. Ne? So leicht ist es nicht. Nein, wenn wir von Tonnage reden, reden wir von Zuladung beim Transporter. Okay. Hat das denn mal Tonnage? Ja, die Unternehmen bekommen ja auch, sag ich mal, dürfen ja nur mit einer gewissen Tonnage losfahren. Und von der Warte her ist es natürlich so, dass wenn sie sich 5 Paletten einladen und die dann auch 1,5 Meter hoch sind... Dann werden die auseinandergestellt. Also du kriegst ja keine 5 Paletten hintereinander ins Auto. Ich kriege ganz locker hier 5 Paletten. Hintereinander? 6 Paletten kriege ich hier hintereinander ins Auto. Okay, dann war jetzt meine Einschätzung da echt fehl. Okay, ich dachte, die werden dann auseinander. Sieht klein aus, ne? Nee, dann ist, wenn ich jetzt überlege, so aus dem Supermarkt so eine Palette, die sind doch mal recht groß, die da im Gang stehen. Ja. Und da hätte ich jetzt gedacht, da passen keine... da passen vielleicht 3 Stück rein ins Auto. Ich dachte, wir es voll. Nee, dann habe ich das falsch eingeschätzt. Okay, das heißt, also pro Tour werden da so 3, 4, 5 Paletten zusammenkommen? Wir haben Touren in Stahnsdorf, die teilweise je nach, sage ich mal, Gewicht der Beilagen, ja. Ach, das muss ja auch noch beachten. Das kommt ja alles noch dazu, ne? Sage ich mir jetzt mal, eine Beilage, meistens ist es ja zu den Wintermonaten hin, wenn es auf Weihnachten zugeht, werden die Beilagen ja auch dicker, schwerer, ja. Und weil noch mehr die Leute, Angebote, die das Zeug verbraucht haben. Genau. Ja. Da ist es natürlich so, denn wir können nicht Paletten dahinstellen, die über eine gewisse Größe nach oben hin gepackt werden, also packt man 2 oder 3 Paletten, weil wenn das Gewicht sich erhöht, ist meistens der Beileger ja auch dicker. Ja. Das heißt, dann kommen halt nicht 10.000 auf einer Palette an, sondern nur noch 8.000. Und dann hast du nichts davon, wenn du ihm 2 Paletten reinstellst, die bis unter die Decke gestapelt sind. Richtig, weil also er seine Ware 3 oder 4 Paletten. Ja. Aber macht ihr euch darüber auch Gedanken? Müssen wir. Also müsst ihr wissen, was für ein Auto ihr damit beladet? Nein. Oder müsst ihr sagen, nee, wir verteilen die Ware so gleichmäßig, dass er seine... Dass er sie einladen kann. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Tour mit extrem wenig Beilegern ist oder mit extrem niedrigem Gewicht, dann sagt ihr, wir nehmen trotzdem 3 Paletten. Wie der Unternehmer sich das reinstapelt. Er muss ja nicht unbedingt sich die Paletten mit dem Stapler reinschieben lassen. Man kann das selber mit Hand dann abladen und reinräumen. Die meisten laden wirklich mit der Hand ab, um auch das Gewicht der Palette zu sparen, weil so eine Europalette wiegt zwischen 20 und 22 Kilo. Okay. Und hast du 6 davon auf Auto, bist du mal ganz schnell bei 130 Kilo. Ja. Ja, und die meisten laden dann wirklich mit der Hand ab, können da natürlich auch abschätzen, es gibt Touren, die haben über 70 Abladestellen mit einer Gesamttonnage am Freitag von über 8 Tonnen. 8 Tonnen kriegt man nicht mit einmal bewegt. Ja. Also fahren sie 2 oder 3 oder 4 oder 5 Mal. Ah, okay. Das heißt, ihr macht gar nicht, so eine Tour ist gar nicht autoweise, sondern das ist dann auch sein Ding, sich das in entsprechender Menge, wie er es geladen kriegt, abzuholen. Natürlich. Er lädt sich so ein, wie er fährt. Ah, okay. Und dann hat er da eine gewisse vorgeschriebene Zeit, weil ich meine, ihr braucht ja auch den Platz, wenn ihr ihm das vorbereitet und der braucht 3 Tage, um das Zeug abzuholen. Ja, es ist. Aber der Prozess hat denn schon den Zeitdruck da, dass ihr euch darüber gar keine Gedanken machen müsst, denke ich mal. Es gibt eine ganz klare Anforderung, dass bis Samstag früh um 12 Uhr beim Zusteller, also derjenige, der das in die Briefkästen verteilt, die Ware da zu sein hat. Und bei uns aus dem Depot muss es spätestens um 9 alles raus sein. Okay, also. Und das ist in allen anderen Depots, denke ich, in Deutschland nicht anders. Ja, muss ja, weil ihr braucht ja den Platz. Richtig, aber die meisten, meistens ist die Halle abends um 20, 21 Uhr dann schon wirklich leer. Ja, also da sind noch zwei, drei Touren, die wirklich immens groß sind, wo drei auch die Fahrwege, naja, das passiert sicherlich auch, wo die Fahrwege natürlich ins Gebiet auch größer sind. Ja. Ja, oder zwischen den Zustellern, oder es gibt ja auch Umlandtouren. Durch Dörfer, wo man dann halt so ein bisschen richtig, an jedem Pupsecke anhalten muss und zwei Pakete rauswirft. So ist es. Ja. So ist es. Das sind übrigens auch die ungeliebten Touren. Nee, also, das sind die geliebten Touren. Achso, ich dachte, das wären die, wo man, also ich aus der Kataloggeschichte, aus der Katalogzustellung habe ich ja mal so einen kleinen Einblick bekommen. Und da war mir so, als wenn es blöd ist, wenn ich den Katalog, jetzt reden wir aber von Zustellung am Kunden direkt, was sicherlich ja noch was anderes ist. Wo es besser ist, in der Stadt auszuteilen, als in so einem Dorf. Weil in so einem Dorf fährst du, teilst drei Kataloge in dem einen Dorf aus, fährst 2 Kilometer bis zum nächsten Dorf, teilst da 20 aus. Das kann man so aber nicht vergleichen. Weil okay, das ist schon was anderes. Den, du fährst in ein Dorf, du hast einen Bündelpunkt, trägst drei Kataloge aus. Hier ist es so, du fährst wirklich direkt zum Zusteller mit deiner Ware, legst ihm das dahin, wo alles verabredet ist, und fährst zum nächsten weiter. Und diese Umlandtouren, da fährst du sicherlich eine ganze Menge Kilometer. Dementsprechend sind sie auch ganz anders bezahlt als, sage ich mal, eine Stadttour. Ja? Das muss man immer mal so im Verhältnis sehen. Gut, und von der Autofahrt her ist es wahrscheinlich auch angenehmer, im Umland zu fahren, als sich durch den Stadtverkehr zu quälen. Ja, es gibt genügend Leute. Ich habe da einen sehr, sehr guten Bekannten, der fährt in der Nacht teilweise bis zu 800 Kilometern. Hm. Ja? Nur um seine Ware an den Mann zu kriegen. Da bist du natürlich fleißig unterwegs. Ne? Und wenn du dann nochmal wieder zurück musst ins Depot, um nachzuladen, weil du ja sonst mit der Tonnage überladen wärst, ne? Du musst ja gewährleisten, dass wenn die Polizei dich anhält, dass es alles vom Gewicht passt und dass es sicher, dass es gesichert ist. Ne? Richtig, Ladungssicherung muss man sicherlich auch betreiben. Ist natürlich schwierig, aber wenn man ordentlich packt, passig packt, dann. Ich frage mich jetzt gerade, wenn ich als Zusteller anfange, ob da kann ich dir sagen, da kann ich dir vom finanziellen Aspekt sagen, das was ich gehört habe, du wirst pro Stückzahl bezahlt. Aha, okay. Und pro Gewicht gibt es noch eine Zulage. Das heißt, wenn die Hauptzeitungen ein wenig mehr Gewicht an den Tag legen, weil es ein Großformat ist, dann kann es schon passieren, dass du auch noch als Zusteller noch einen Zuschlag bekommst. Nee, aber was ich mich jetzt frage... Deswegen müssen wir die Beilagen in Stahnsdorf beim Kommissionieren bieten und Prospekte einschicken. Das geht die also Prospekte auch nach Gewicht. Na, wir schicken an den Auftraggeber die Prospekte, ja, damit die wahrscheinlich auch nochmal prüfen, ob das alles so richtig war, wie es gemacht wurde, okay, ob die Prospekte auch alle da Klar, waren. Klar, wir haben das Endprodukt dann nochmal. Es gibt auch eine Gewichtsliste, ja, wo dann halt wirklich drinnen steht, ganz klar, so schaut's aus. Und diese Prospekte gehen nämlich dann an den Kontrolleur weiter. Auch wahrscheinlich. Nee, was ich mich dann fragen würde, wenn ich der Zusteller bin, kann denn jetzt irgendwie der mir diese Prospekte dann liefert, die ich austeilen soll, einfach vor die Haustür stellen? Ich meine... Das ist so verabredet. Da muss das Wohngebiet oder ich weiß jetzt nicht, wer die Wohnungsgenossenschaft oder wer auch immer, muss ja dann sagen, ja, nee, ist in Ordnung, dass du ja mit deinen Paketen jeden Morgen um 6 Uhr das Stadtbild verschandelst. Ist ja nicht so. Die werden meistens entweder in den Hausaufgang reingelegt oder vor die Hauseingangstür. Bei Neubauten ist es meistens vor die Hauseingangstür. Ja, dann habe ich da so 40 Paketete zu liegen. Ist nicht so. Ist nicht, ist so. Nicht die Menge? Nein, der Zusteller hat selten, also es gibt seltene Zusteller, die ich auf meinen Touren drauf habe, die teilweise bis zu 2000 Zeitungen kriegen. Das ist natürlich dann schon eine Masse. Und dann hast du auch 2000 wären jetzt in Paketen, damit nur so grob, weil 2000 sagt. Ja, sagen wir mal, bei der Hauptzeitung ist es meistens so, dass die in 100 dann gepackt sind. Da bist du also schon bei 20 Paketen. 20 Pakete, ja, ist schon ordentlicher Berg. Wenn er dann noch 3-4 Beilagen kriegt, die auch in 200 dann Abpackungen gepackt sind, dann kriegen sie halt nochmal 10 davon, nochmal 10 davon. Ja. Das ist natürlich, aber das ist die Seltenheit. Ja, dann wird schon Urlaubsvertretung und, so eine Kleinigkeiten. Aber im Normalfall kriegt der Zusteller zwischen, ich sag mal so, die kleinen Zusteller, die nicht so viele Zeitungen haben, zwischen 250 und 500 bis 600 Zeitungen, die sie zu verteilen haben. Was mich jetzt da wundert, wir haben gerade davon gesprochen, dass sie die Pakete in den Hausflur gestellt kriegen. Du hast mir gesagt, dass die auch, dass ihr sogenannte Spitzen packt, wo dann halt in so einem Paket sind, wie du sagst jetzt mal, eben 100 Stück drin. Und bei dieser Tour werden aber nur, weiß ich nicht, eine krumme Zahl benötigt, 325 oder so. Ja, dann müssen diese 25 Stück vom Fahrer, der zum Zusteller fährt, zurzeit noch abgezählt werden. Das heißt, er macht ein Paket auf. Ja, ja. Und zählt diese 25 Stück ab und legt sie ihm mit dorthin. Klar, gut, weil das für die Briefkäste gerechnet wird, kommen so eine krumme Zahl halt bei runter. Genau, genau. Er schneidet ein Paket auf. Es ist ja schon so, dass ihr sogar die Ware kommissioniert, auch schon so eine ungeraden Zahlen habt und dann halt auch wirklich Einzelpakete machen müssen. Aber wir schneiden sie auf und dann werden sie neu gebändert. Ah, ihr bändert sie dann neu. Genau, wir bändern sie. Und das wird wahrscheinlich in naher Zukunft auch bei uns der Fall sein, dass wir dann schon für die Zusteller, also für die Fahrer, diese Spitzenpakete konfektionieren. Dass der dann nicht mehr die Einzelteile rausnehmen muss? Dass der nicht mehr zählen muss, dass er schon pro Abladestelle sein Spitzenpaket hat. Also muss ich sagen, das verstehe ich jetzt nicht so, weil klar, das ist für den Lieferer an den Zusteller ja praktisch. Aber nicht wirklich zeitaufwendig. Wenn jeder seinen Scheiß selber dann zusammenstellt, ja. Kommt er noch besser, als wenn jetzt ihr euch darum kümmert, oder ihr jetzt als diejenigen, die es kommissioniert, darum kümmert, dass für jeden Zusteller, weil eine Tour bedient bestimmt so 10, 20 Zusteller, nehme ich mal an? Nee, das sind die kleinen Touren. Also wie viele Zusteller bedient? Ich habe 4 Touren dort, um es mal so zu sagen. Ja. Ja, also ich habe also noch einen Auftraggeber, direkt vom Auftraggeber einen Auftrag und wie viel, also 4 Touren? Und wie viele Zusteller? Meine kleinste Tour hat 12 Zusteller. Ja. Das heißt 12 Abladestellen und meine größte hat zurzeit 50. Und im Mittel, würde ich sagen, liegt das alles zwischen 30 und 40 pro Tour. Genau, das heißt, der im Normalfall, so wie es jetzt ist, muss der den Zusteller beliefert, der also die Ware bei euch abholt, ja. Für seine 30 Leute das, für seine 30 Diese Leute Spitzen das selber zählen. Konfektionieren. Ja. Was ja nicht das Problem ist, weil er fährt hin, wirft 5 Pakete raus und auch noch 6 einzelne. Richtig, das dazu ist ja musst nicht so, du geistig fit sein und körperlich fit sein. Ja, das ist ja jetzt nicht so der Aufwand. Du musst es rechnen. Ja. Ja, das ist, da steckt aber schon wenn eine ihr Menge das Arbeit jetzt drin. Also wenn jetzt der Kommissionierer das machen muss, dann ja. Macht er ja letztendlich den Job vom Fahrer. Job von jemandem, wo er gar nicht weiß, wie letztendlich der Prozess aussieht. Gut, du weißt ja zufällig, dass da 30 Zusteller sind, aber eigentlich kannst du ja wurscht sein, weil du gibst dem Fahrer die Menge, die er braucht, um die Zusteller zu beliefern. Richtig. Und da kann dir die kleine Stückung ja völlig egal sein. Nein, das ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wo der Auftraggeber versucht, dem entgegenzuwirken. Dem Zusteller. Mit den Restzeitungen, nee, dem Fahrer. Achso, ich dachte, dem Zusteller entgegenzukommen. Und dem Zusteller. Jetzt wird es schlimm. Dass es dadurch natürlich dem Altpapierhandel ne, ein bisschen entgegenzuwirken, weil die Geschichte ist natürlich auch die, wenn der Fahrer keine Verzählmenge mehr auf Auto hat und eigentlich die passgenaue Stückzahl, dann braucht er wirklich rein der Theorie mal abzählen. Nur da sehe ich halt noch kleinere Problemchen. Aber das ist halt auch noch erst in naher Zukunft und wie sich das nachher einpegeln wird, müssen wir sehen. Das ist auch wieder ein Lernprozess, wo man nachher nach 2, 3 Wochen, wenn man sich reingefummelt hat, irgendwo versucht, die Arbeit zu optimieren. Ja. Ja. Ich denke, dass dieses Wort Optimierung wird auch ganz groß geschrieben bei uns, weil man kann auch ganz schnell mal 2, 3 Stunden irgendwo verplempern, wenn man zu blöd ist, wenn man sich verzählt hat, seine Arbeit richtig zu organisieren. Nee, es geht nur von der Organisation. Ne? Ja. Also gut, ich finde, ob das jetzt eine Optimierung ist, letztendlich wird sich das Unternehmen das ja selber schon durchgerechnet haben, aber ich finde, das wäre ja als in einem Kino, nicht jeder seinen Mist mitnimmt, den er dort an Popcorn-Verpackung oder Eisverpackung hat, sondern man sagt, lass doch jemand anders machen. Yeah. Aber gut, es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, dort Entscheidungen zu treffen, die werden sich dann schon durchgedacht haben. Möglicherweise. Ja. Also das heißt, dass die Kommissionierung der Ware halt auch noch aufwendiger wird. Richtig. Das, und ihr benutzt ja eigentlich Software dazu? Oder macht ihr das alles, das wird alles verhandelt mit Stift und Zettel? Es wird vom Auftraggeber diese Liste geschickt, nach der wir arbeiten. Und teilweise haben wir uns selber Programme erstellt, ja. Die dann uns die Arbeit erleichtern. Sprich, wirklich, wir drücken auf den Knopf, die Stückzahlen wurden vorher geprüft. Ja. Und dann ist es wirklich so, dass wir dass wir die Arbeit nach diesem Papier und dann einfach nur diesen Zettel ranhängen und dann war es das. Natürlich, früher war es so und ist es immer noch teilweise, dass wir dann wirklich die Paletten mit der Hand beschriften müssen. Ne? Ja. Das ist auch natürlich auch kein wenig Aufwand. Ne? Das ist schon die Zeit, selbst wenn es nur eine Minute wäre, ja, bei den Paletten, die wir packen, ist es enorm. Ja. Ja. Habt ihr dann noch eine Qualitätssicherung? Das heißt, dass du mit der Liste dann nochmal rumrennst und sagst, okay, hier müssten ungefähr 10 Pakete drauf sein, das passt. Hier müssen 40 Pakete sein. Oder versucht ihr das schon bei der Zuordnung so hinzukriegen, dass das... Das ist... Qualitätssicherung betreibt eigentlich jeder für sich. Eigentlich beim Aufladen müsste er ja auch schon ungefähr... Stimmt, er muss ja letztendlich... Die Ware, die kommt, müssen wir auf die Stückzahl prüfen. Das müsst ihr ja schon machen und das muss der Fahrer dann letztendlich auch machen. Der Fahrer bekommt das nur auf... Ja, der Fahrer muss seine Ware natürlich auch prüfen. Ja, okay, dann ist ja der Prozess gar nicht nötig. Ja. Nein, aber beim Kommissionieren ist es so, dass derjenige, der kommissioniert, eine Ware zum Beispiel, dass es wirklich so ist, dass er... auch wirklich darauf achten muss, dass es passt. Ne? Dass das die Ware, die er zur Verfügung hat, nachher auch genau bis auf Stück, so wie es geplant ist, dann auf jeder Tour ist und nichts übrig bleibt. Ja, oder dass halt wirklich nachher alles passgerecht ist. Ja. Wirklich für den Fahrer, dass alle Stückzahlen überall drauf sind. Passieren in der Größenordnung, die wir dort betreiben, sicherlich auch eine ganze Menge Fehler. Ja. Das gehört dazu, aber dafür haben wir einen Vorarbeiter, einen Chef. Also ich denke mal, die Zusteller werden schon mit Puffer bekommen, also dass da schon so 5, 6 mehr sind. Zusteller bekommen mit Puffer und Fahrer bekommen auch immer mit einem kleinen Puffer mit. Okay. Das passt schon so hin. Aber wir reden von Puffern, sage ich mal, bei einer Stückzahl von 15.000 Zeitungen, was so auch normal üblich ist bei den Touren, reden wir vielleicht von 150 Zeitungen zum Verzählen. Ja. Also der Puffer ist nicht enorm hoch, aber es gibt einen. Ja. Ja, weil ich meine, da können ja auch Sachen passieren. Du fährst mit dem Stapler da durch die Gegend und dann fällt dir so ein Paket runter und fällt in eine Pfütze. Ich meine, dann ist das nicht im Interesse des Supermarkts, dass er sagt, so jetzt kriegen dann eben 50 Leute keinen. Nee, gibt es nicht. Sowas wird es nicht geben, das ist richtig. Ja. Das ist nicht im Sinne des Auftraggebers. Ne? Andererseits, wenn ich mit dem Stapler durch die Gegend fahre, dann würde ich als erstes den Hausmeister anrufen. Ich habe eine Pfütze. Dann hätten wir nämlich ein Loch im Dach. Ja. Ja? Weil es ist ja eine geschlossene Halle. Also von daher ist es natürlich schon... Aber du hast recht, für solche Fälle, sag ich mal, Winter- oder Herbstzeit, wo es viel regnet, ich kann ja nicht eine nasse Zeitung beim Kunden in den Briefkasten schmeißen. Dafür gibt es Tüten. Ja, ah. Und diese Tüten, stimmt, werden die von der eingeschweißt. Diese Tüten werden vom Unternehmer auch benutzt, um dem Zusteller dann, sage ich mal, die Ware zu schützen. Ja. Okay. Was der Zusteller, wie der Zusteller seine Ware schützt, bevor er es in den Briefkasten schmeißt, das ja kann ich dir nicht sagen. Da stecke ich schon nicht mehr drin. Das ist ja auch nicht mein Ablauf. Ja. Jetzt würde ich wirklich ja noch so ein paar Nähkästchen-Geschichten interessieren. Ich kann mir gut vorstellen, du brauchst auch keinen Firmennamen nennen. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass ihr Ware bekommen habt und aufgrund eines Druckfehlers zum Beispiel gesagt wird, nee, hier, die 40.000 Teile können nicht zugestellt werden, da ist ein Fehler drin. Mhm. Ist sowas schon mal vorgekommen und kommt sowas oft vor? Oder ist es mehr so der Ausnahmefall? Ich möchte mal kurz nachdenken. Also wie gesagt, ich glaube, vor 2,5 Jahren gab es einen Druckfehler in einer Zeitung. Damals war vom einen und demselben Auftraggeber zwei verschiedene Zeitungen auf dem Markt. Ich kann es so sagen, wie es ist. War die Tipp-Zeitung und die Top-Zeitung. Ja. Und da gibt es eine Auflage, ich glaube, für Berlin von 800.000 oder 900.000 Zeitungen. Aber genau weiß ich es halt nicht. Kann man sich ja ausrechnen, man braucht ja mal durch die Straßen laufen und die Leute zählen. Ja, genau. Die Hauseingänge mit den Briefkästen. Und der Fakt war damals der, dass ein Kaffee in der einen Zeitung ein paar Euro kosten sollte und 10% weniger als normal. Ja. Aber... Es stand 100% weniger. Aber die Windeln sollten nicht günstiger sein. Ja. Genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war ein Druckfehler drin. Das heißt, die Ware stand schon bei uns. Die Unternehmer hatten sich die Ware schon eingeladen. Der zum Zusteller fährt. Und dann gab es eine riesige Rückrufaktion. die Druckerei war schon beauftragt mit Neudruck. Ja. Und es kam irgendwann auf dem Freitagabend um 8 Uhr oder später in manchen Depots die neue Zeitung, druckfrisch, ja, die dann zum Zusteller gefahren wurde und ausgeteilt wurde. Ja. Das heißt aber, viele Unternehmer haben ja nicht so unbegrenzt Zeit und manche Unternehmer haben samstags auch schon Aufträge. Ja. Das heißt, dort dann Unternehmer, die ausgefallen sind, die aufgrund dieses Fauxpas nicht mehr konnten, zu ersetzen, war ein Highlight. Ja. Die Zeitung von den Leuten zurückzubekommen, die schon welche ausgefahren hatten, war ein Highlight. Ist ja auch mit Kosten verbunden, ja, für enorm, den, für alle, die da hinten dranhängen an der Kette. Ne? Logisch. Und die schon involviert waren, der Zusteller sicherlich nicht. Es ist eine Seltenheit. Ich nehme mal an, dass so, wenn so kleinere Druckfehler sind, die dem Auftraggeber dann vielleicht im Nachhinein auffallen, dass er sagt, ist jetzt scheißegal, wenn Kaffee nur mit einem F geschrieben ist, in dem Postman. Über die Schreibweise reden wir nicht. Ja, vielleicht sogar bei Preisen ist dann, ja, jetzt sind es halt hier 5 Cent weniger, als wir eigentlich geplant hatten. Macht in der Masse auch eine ganze Menge Geld aus nachher, aber ist für uns günstiger, als jetzt die Dinger nochmal neu zu drucken. Glaube ich nicht. Das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Ich denke, es ist eher so, dass es wirklich in die Richtung geht. Damals war halt Kaufland und Kaufmarkt noch mit 2 separaten Zeitungen am Markt. Und da war es wirklich das Problem, dass wenn Kaufmarkt schreibt, hier kostet der Kaffee 3,69 als fiktives Beispiel, ja, dort kostet er ja 3,59, aber eigentlich war es genau umgedreht, dass wenn die Kunden kommen und sich beschweren, der Image-Schaden größer ist, als die Zeitung nochmal neu zu drucken oder gar keine Zeitung auszufahren. Ja. Ja, weil wie gesagt, die Resonanz auf diese Zeitung sind schon enorm hoch. Ja. Ja. Also denke ich auch, die Situation, wie wir sie gerade beschrieben haben, dass da wirklich die einiger zurückgerufen werden, das ist wirklich ein extrem seltener Fall und da muss schon was richtig Ordentliches versemmelt sein, dass das gemacht wird. Ja. Denke ich auch, ja, das ist so. Das ist wirklich so. Und, aber unterm Strich kann man wirklich sagen, es ist wirklich erstens ein seltener. Aber dann muss man natürlich ganz schön schnell hinterher sein, dass diese Fehler auch ganz schnell behoben werden. Ne? Und es ist ja auch nicht wenig, was dort dann an Zeitungen weggeht. Ne? Ja. Aber so, es ist körperlich anstrengend, du musst geistig. Ich wollte gerade sagen, wie lange hängt ihr da quasi an einem, picken wir mal einen Flyer oder einen Beiliger aus, wie lange sitzt man da an. Also ich gebe die Ware kommt am Vortag an, du kommst. Nein. Wir kommen am Donnerstag in der Nacht, muss alles fertig sein. Fangen wir mal beim Verbraucher an, genau. Der Verbraucher hat das Wann im Briefkasten morgens um. Eigentlich Samstag Vormittag irgendwann zwischen. Samstagvormittag, gut. Das heißt, der muss beliefert worden sein in der Nacht zu dem Samstag. Oder am spätestens Morgen. Am frühen Morgen. Aber Fakt ist der, Donnerstag müssen bei uns alle Beilagen für alle Touren für abschickbereit fertig sein. Für die Samstagtour? Es ist immer für den Verteiltermin jetzt am Wochenende. Genau, okay. Es ist jede Woche. Also das heißt, ihr habt am Donnerstag quasi schon die Flyer für den Samstag. Wir haben, meistens kommen die Flyer wirklich erst am Donnerstag. Das heißt, das Hauptgeschäft liegt wirklich am Donnerstag. Und da stehe ich halt wirklich von früh um 7, bis die Ware fertig ist. Teilweise bis 20 Uhr, manchmal kürzer, manchmal länger. Und um ein Beispiel zu bringen, um beim Lidl zu bleiben, wir bekommen jede Woche Lidl 1.084.000 Stück. Wie viele Paletten sind das? Das liegt meistens zwischen 70, 80 Paletten. Hüfthoch gestapelt? Nee, brusthoch. Brusthoch gestapelt. Ja, das ist ordentlich. Na? Und kannst du rechnen mit 800 Kilo pro Palette? Ja. Und dann passt das. Dann bist du schon gut dabei. So, ich würde sagen, wir haben erstmal die erste Zwischenstation erreicht. Dann müssen wir eine kleine Pause machen. Und die Geschichte will ich nämlich auf jeden Fall noch nachreichen, die wir erlebt haben mit dem Auto. Gut. Dann bis gleich. So, wir haben Kevin hinter uns gebracht. Weiter im Text. Ja. Das Letzte, was ich nur noch wissen wollte, war gewesen, genau, wie viele Tage da vergehen. Das heißt, ihr habt am Donnerstag schon die Teile, die Beilagen von... Bis 16 Uhr müssen alle Beilagen da sein. Die Samstag rausgehen. Das heißt, ihr habt die schon am Donnerstag. Jetzt für den Druck heißt es ja, dass er schon am Mittwoch gedruckt hat. Also da geht schon eine halbe Woche, da geht ja schon eine halbe Woche, liegt schon dazwischen. Also so. Manche Ware, so wird, schon, gar nicht mehr. Manche Ware wird schon am Montag angeliefert. Und das ist auch gut so, dann haben wir Donnerstag nicht allzu viel Stress. Ja. Also ist auf jeden Fall eine lange Prozesskette an so einem Einleger, das kann man auf jeden Fall mit den Einblicken in den Prozess der Kompositionierung jetzt nochmal belegen. Und es ist kein Müll, aber ihr könnt es gerne wie solchen behandeln. Ja. Gut, nee, dann Rudi, danke ich dir erstmal für den Einblick in diesen Prozess, oder haben wir irgendwas vergessen? Nee. Das waren 2 Tage meiner Woche. Genau, davon abgesehen. Aber für diese Kommissionierungsgeschichte, um die es uns heute ging, die ist eigentlich damit doch relativ verständlich rübergebracht worden. Also für mich zumindest, der sich da auch noch nicht auskannte. Dann dein... ich wollte ja mal erleben, wie so ein Arbeitstag bei dir halt aussieht. Also du hast heute nicht wirklich in der Kommissionierung gearbeitet, du hast mir das alles gezeigt. Aber ich habe am frühen Morgen schon gesehen, wo ich dachte, so muss ein Tag nicht anfangen. Wir hatten dein Auto aus der Werkstatt geholt. Ja. Wegen eines, kann man das schon sagen, warum das da gewesen ist? Das war ja nicht selbst verschuldet. Doch, mein Auto ist am Abend in die Werkstatt gefahren worden von mir, weil ich die Bremsbeläge machen lassen musste. Ach so, okay. Aber das zweite Mal, du hast ihn deswegen gar nicht mitgenommen, sondern du hast ihn da gelassen wegen Fremdverschulden. Nein, den Wagen habe ich da gelassen, damit sie meine Bremsen machen. Okay, aber die wollten musste das schneller, sag ich mal? Ja, beim Reifenwechsel vor 4 Wochen. Ach, das ist das sich ein länger zurück. Ein Fauxpas erlaubt und haben, anstatt den Transporter an der Achse aufzubocken. Zum Reifenwechsel, ja? Ja, haben sie den Wagen an den Schwellern aufgehangen, was beim Transporter tödlich ist und damit sich in die Karosserie eine ganze Menge reindrückt. Ich dachte, das wäre jetzt erst passiert. Nein. Okay, alles klar. Passiert ist, ja, als wir heute früh kamen, das Auto pünktlich 19:30 mitnehmen wollten. Was um 5 fertig sein sollte? Ja, das war so abgesprochen mit dem Meister, dass jetzt schon 5 Uhr fertig ist. Mit welchem Satz hat er dich begrüßt? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja. Eine gute. Der Schweller, das hatten sie behoben gekriegt, ne? Den Schweller hatten sie behoben, genau. Und die schlechte, sie wollten mein Auto noch waschen. Also hat er ganz kurz mal gesagt, das waren 2 Spiegel. Genau. Es werden gerade noch 2 Spiegel montiert. Das Schöne ist, bei Mercedes ist es wirklich so, der Service ist wirklich, ich muss es mal so sagen, und es ist auch sicherlich ein wenig Werbung, Schleichewerbung, aber der Service bei Mercedes in vielen Werkstätten ist wirklich top. Und die waschen halt dann auch dein Auto. Und sie wollten mein Auto, ja, welcher ja fast 7 Meter lang ist. Ach. Und 2,70 Meter hoch. Und wie breit? Das spielt ja die Rolle. 1,98,5 Meter, um es mal ganz auf den Millimeter zu kriegen. Wollten sie in die Waschanlage fahren und haben vergessen, die Spiegel anzuklappen. Beide. Und sind dann mit 60 durch die Waschanlage gescheit. Ja, wahrscheinlich, so wie die Spiegel aussahen. Ja. Nun durften sie sich den Spaß noch machen, die Spiegel zu wechseln. Genau. Was dann aus den Liefertermin um 5 Uhr den Liefertermin 3 Stunden später macht oder 3,5. Ja, man muss ja so sehen. 19:30 habe ich gesagt, komme ich und hole ihn ab. Und wir haben bis 8:50 gewartet, bis es dann endlich behoben war. Heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, früher haben wir einen Spiegel gewechselt, da haben wir rausgeklickt, dann wurde die Hülle mit 2 Schrauben gelöst, eine neue ran und der Spiegel wieder reingeklippt. Aber heute ist ein Spiegel Hightech. Heute ist ein Spiegel Hightech, was da ist eine Parktronik, ja, genau, hier ist Parktronik mit drin. Genau, ist eine Parktronik mit drin, damit ich beim Rückwärtsfahren nicht irgendwo absichtlich gegenfahren darf. Ja. Ja, 2 neue Spiegel, das ist auch nicht schlecht. Ja, toll. Toll. Man könnte sich auch einen anderen Stress wünschen. Ja, da dachte ich auch so, das war ja das erste, unser erster Termin heute, da dachte ich, so muss ein Arbeitstag anfangen. Ja. Du kommst hin und dir werden gleich 2 Nachrichten übermittelt. Mit einem leichten Lächeln des Meisters. Ja. Ja. Gut, ich meine, passiert. Ist alles kein Weltuntergang und sie haben es behoben und es sieht eigentlich. Also hat zumindest funktioniert. Man konnte reingucken und hat gesehen, was hinter einem los ist. Man sieht sich nicht sehr, sehr geschnitten. Ja, ist schon passiert halt. Ja, war ein erlebnisreicher Tag, den du mir da beschert hast heute. Ja. Und ein bisschen Arbeiten, was wir danach gemacht haben, dabei hattest du auch Spaß. Ja, auch Spaß. Ich habe rabenschwarze Hände. Ja, wer ordentlich arbeitet, wird auch dreckig. Ja. Ich frage mich, warum das in deinem Gesicht noch nicht angekommen ist. Weil ich mir gedacht habe, ich muss mit meinen dreckigen Fingern nicht in meinem sauberen Gesicht rumspielen. Popeln, du hast aufs Popeln verzichtet. Wenn du das Naseninnen noch anguckst, würdest du sehen, dass es schwarz ist. Ja, definitiv. Ja, siehst du, war mal ein Tag mit Rudi. Ich hoffe, ich habe keine Freunde, die Kampfschwimmer sind. Da könntest du nämlich das Aufnahmegerät dann nicht mitnehmen. Ja, wohl wahr. Aber ich denke, da fällt die bestimmte Lösung ein. Mir fällt da noch was ein, ja. Ja, der nächste Podcast ist auch schon geplant. Da ist das Thema Angst. Aber Ängste dann nicht, und Matten. Aber dann nicht bei mir? Nee, das ist nicht mit dir. Vielleicht stößt du dazu, mal schauen. Bei Matten. Ja, es geht um Ticks, Ängste, komische Ängste. Und ich glaube, ich habe mir da jemanden geholt, der ganz komische Eigenschaften hat oder ganz komische Macken, und ich glaube, das wird sehr unterhaltsam werden. Darf ich einen Tipp abgeben? Den kannst du ja nach der Sendung abgeben, wir wollen ja nicht so viel verraten. Gut, dann würde ich sagen, ich danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns demnächst irgendwann wieder. Schaut einfach vorbei bei www.selfmedia.de/blog und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.